Kapitel 2 Übung A18 Phonetik Hören und wiederholen Sie. Abend Bücher Lampe Name Drucker Zimmer Zeitung Sehen Arbeiten Fahren, schreiben, hören. Fußball, Briefmarken, Bücherregal, Faxgerät, Wörterbuch, Schreibtisch, Kugelschreiber, Bleistift. Café, Büro, Student, Dokument, Termin, Universität, Bibliothek, Kaffeemaschine, Bürostuhl, Terminkalender,